Kundgabe 3515. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.08.1945. Gebet im Geist und in der Wahrheit. Jedes Gebet, das im Geist und in der Wahrheit zu mir emporsteigt, wird erhört werden. Wer aber betet im Geist und in der Wahrheit zu mir? Der aus tiefstem Herzen kommende Gedanke, dessen Ziel ich bin, gewährleistet das rechte Gebet. Wer mit mir spricht ohne Scheu und Zurückhaltung, wie es ihm sein Herz eingibt, wer mich nicht in der Ferne sucht, sondern mich um sich fühlet, wer keine Formgebete verrichtet, sondern dessen Gedanken aus ihm selbst geboren sind, das heißt, aus seinem eigenen Herzen emporsteigen, wer mit mir spricht ohne Lüge und ohne Falsch, wer also sein Herz offen vor mir ausbreitet, ohne etwas verbergen zu wollen, wer somit innige Zwiesprache hält mit mir, wie ein Kind mit seinem Vater, der sendet sein Gebet im Geist und in der Wahrheit zu mir, denn es ist schon der Geistesfunke in ihm entzündet. Es ist sein Geist erwacht zum Leben, und dieser legt dem Menschen die innigen Gedanken ins Herz. Wer so beten kann zu mir, der ist schon auf dem rechten Wege, und er wird von seinem Geist weiter recht geführt. Dieses Gebet aber verlange ich, um ihm Gehör zu schenken. Der Formgebete achte ich nicht, denn sie entstammen nicht dem eigenen Herzen und können daher auch niemals so tief empfunden werden, wie die eigene Sprache des Herzens zum Ausdruck bringen kann. Wer mich anbetet, der muss mich rufen im Geist, und seine Stimme wird vom Vatergeist gehört werden. Wer mich rufet, der muss alle Schranken fallen lassen. Er muss unverhüllt vor mich hintreten und reden ungeschminkt und aufrichtig. Es darf kein noch so leiser, unaufrichtiger Gedanke dabei sein. Er muss in vollster Wahrheit beten. Denn ich weiß um jeden Gedanken, und mir bleibt nichts verborgen. Wer so zu mir betet, im Geist und in der Wahrheit, der bedarf keines besonderen Ortes, um sein Gebet zu verrichten. Er kann immer und überall seinen Geist zu mir senden. Er wird immer im stillen Kämmerlein beten, so er in sich geht und gedanklich mit mir Verbindung sucht. Und ich werde ihn erhören. Denn ich harre eines solchen Rufes. Und wer mich im Geist und in der Wahrheit anruft, dem bin ich fühlbar nahe. Und er wird meinen Vatergeist um sich spüren. Er wird sein Gebet nicht in die Ferne senden, sondern sprechen mit mir in der Gewissheit, dass ich selbst bei ihm bin und ihn höre. Und was mein Kind erbittet, wird erfüllt werden. Denn sein Geist weiset ihn an zum rechten Beten. Und dieses wird mehr dem geistigen Wohl gelten als dem leiblichen. Aber auch leiblich werde ich ihm beistehen, weil es seinen Willen dem meinen unterstellt, so wie es recht, das heißt, im Geist und in der Wahrheit betet. Er kennt das Ziel seines Erdenlebens und er sucht es zu erreichen, denn das rechte Gebet gewährleistet ihm auch höhere Erkenntnis. Wer mich rufet, wie ich gerufen werden will, der wird keinen Mangel zu fürchten haben. Zuerst aber bedenke ich seinen Geist, auf dass seine Seele erfüllt werde mit Wissen, auf dass seine Seele nicht zu darben braucht. Und dann weiß der Mensch auch, dass körperliches Leid nicht unabwendbar ist, dass es der Seele zum Besten gereicht und er unterstellt sich ergeben meinem Willen. Dennoch führe ich ihn auch irdisch unbeschadet durch das Erdenleben, weil ich meinem Kinde alles gewähre, was ihm dienlich ist. Und also gewährleistet ein rechtes Gebet auch Erfüllung irdischer Bitten. Und niemals verhallt ein solches Gebet ungehört. Inniges Verlangen nach mir und meiner Hilfe, nach meiner Gnade und Kraft, nach geistiger und irdischer Betreuung wird meine Liebe immer erfüllen. Denn wer im Geist und in der Wahrheit zu mir betet, der erfüllet meinen Willen Und wer meinen Willen zu erfüllen trachtet, dem werde ich ein liebender Vater sein, auf Erden und in Ewigkeit. Amen.